Hallo? Hallo? Guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist Gerber. Das tut mir leid, aber bitte... Hallo? Hallo? Hallo, Gott. Was? Ein Monolog von Elos Jögren. Entschuldigen Sie. Verstehen Sie, entschuldigen Sie die Störung. Hallo? Ich bin's doch. Ja, Gerber. Hallo? Ich wollte gerne wissen... Ich weiß schon, wenn ich das... Ja, das ist mir... Also ich hab doch die richtigen... Hallo, bitte nicht auflegen. Hallo. Ja, ich hab Zeit, also nicht... Ich muss was sagen. Bitte. Also nicht auflegen. Warte doch mal, bitte. Hallo. Warte. Was dringend. Hallo? Komischer Tag. Ganz merkwürdig. Oh, schon morgens fing das an. Charlie. Ich bin früh aufgestanden. Ich stehe immer früh auf. Und ich habe Charlie geweckt. Charlie... Immer nur. Das ist mein Mann. Wir sind schon 20 Jahre verheiratet. Und Charlie. Wir lieben uns Charlie immer noch. Ich habe ihn geweckt und Charlie den Frühstückstisch gedeckt. Kaffee und Schwarzbrot. Kein Weißbrot, weil Charlie ist ein richtiger Mann. Das mag ich an ihm. Arbeitet im Hafen. Richtige Männerarbeit. Schleppt Kisten. Glaube ich. Das macht er, soweit ich weiß, schon ewig, Kisten schleppen. Es gab immer nur Charlie und mich. Und mich und Charlie. Das heißt, das war so, bis der Neger. Der Neger wohnt im 4. Stock. Ich weiß, was in der Welt passiert. Ich weiß Bescheid. Ich sehe alles, was die im Fernsehen zeigen. Deshalb weiß ich genau, was los ist. Amok zum Beispiel. Die Welt läuft Amok, mehr oder weniger. Aber ich weiß noch etwas. Und das wissen nicht alle. Bestimmt nicht. Ich weiß, dass Gott es ist, der uns auf eine entscheidende Probe stellt. Alle Menschen zusammen. Würde man die ganze Menschheit nehmen und zu einem großen Bündel zusammenschnüren, dann würde sie nicht einmal halb so viel Raum einnehmen wie Gott. Der nimmt viel Raum ein. Hallo? Hallo? Hallo? Wenn ich bloß die Nummer wüsste. Es gibt so Tage, da suche ich mir aus dem Telefonbuch eine Nummer raus und rufe irgendeine Firma an. Hallo? Das ist klar. Ja. Hallo? Eine Minute aus und du bist raus. Raus. Hallo? Raus. Hallo? Raus. Hallo? Oh. Wo ist das Telefonbuch? Wirklich. Wirklich ein merkwürdiger Tag. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, bist du da, Gott? Hallo! Das Ganze fing heute Morgen an. Und jauchzt dem Herrn alle Welt. Die Frau ruht unterm Sternenzelt. Sie leckt sich ihre Schenkel rein, offene Wunden, groß und fein. Blut. Blut, glaube ich. Von hier kann ich den Himmel sehen. Der ist rot. Rot. Also rot habe ich ihn noch nie gesehen. Es blutet, glaube ich. Der Himmel blutet. Es regnet Blut. Es gießt Blut. Der Himmel muss furchtbar traurig sein. Ich wünschte, ich könnte was tun. Meine Küche wird rot. Oh, ist schön. Wirklich mal was Neues. In der Schule haben wir gelernt, dass ich liebe Rot. Neger schwarz sind. Chinesen gelb, Indianer rot und wir weiß. Aber das stimmt nicht. Indianer sind Heute früh bin ich... Ehrlich, die sind braun. ...aufgestanden. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Küche war rot. Und ich war so froh. Und ich habe telefoniert, um meine Freude mit anderen zu teilen. Ich glaube nicht, dass sie das verstanden haben. Habe ich vom Teufel erzählt? Und von Enel Menedaus? Die sollten nicht den Hörer auflegen. Wie sonst? Habe ich das wirklich erzählt? Ich weiß es nicht. Kann ja gut sein, dass ich nur von Gott erzählt und ein bisschen gesungen habe. Kann durchaus sein. Sehe mir ähnlich. Ich bin nämlich ein sehr froher Mensch. Sehr, sehr glücklich, sehr froh. Kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht singe. Das Haus ist erfüllt von meiner Freude und alle Nachbarn singen. Und wir sind alle so froh und wir singen und wir tanzen und ja, ist gut. Die wollten mich nicht den Abwasch machen lassen? Was soll man da sagen? All die schmutzigen Teller stapelweise. Ich stand an der Spüle und da haben die Tür eingeschlagen. Darf man den Leuten einfach die Türen kaputt schlagen? Darf man das? Ich habe nach Charlie gerufen, aber der lag im Flur und schlief. Der schläft. Die ganze Zeit habe ich geschrien. Wach doch auf, Charlie, Polizei ist hier. Charlie, hilf mir, die schlagen mich. Hilf mir doch, Charlie. Aber ansonsten waren das eigentlich nette Leute, junge Leute, saubere Fingernägel, kurze Haare. Hatten zwei Hunde mit, sie waren auch süß. Im Grunde war ganz gemütlich. Er hat mir die Arme auf den Rücken gedreht. Oh, das tat weh. Man kann sagen, was man will, aber stark waren die. Ich kam überhaupt nicht zum Abwaschen. All die Soße und der Kartoffelkram. Mit viel Schlagsahne. Ich liebe Schlagsahne. Wenn man arm ist, muss man mit dem Geld zaubern. Und sag mir nämlich, wenn man sich nicht mal mehr Schlagsahne leisten kann, dann ist alles irgendwie... traurig. Manchmal bin ich ein richtiges Trampel. Es fehlt nicht viel, dann schon falle ich hin. Trampel, hat meine Mutter immer gesagt. Na, bist du schon wieder da, Trampel? Hast du dir die Hände gewaschen, Trampel? Alle Entdeckung, es kommt Trampel. Die hatte Humor, die hatte viel Humor. Aber die war kein Flittchen. Sie trieb sich nicht rum und hob den Rock hoch. Sie war eine seriöse Frau und doch hatte sie Humor. Nicht jeden Tag. Einmal in der Woche. Vielleicht. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Es hat so seine Zeit gedauert, aber... ist man das erstmal, dann ist man das für immer. Wenn man bedenkt, dass Gott ein sehr beschäftigter Herr ist, dann ist das schon was ganz Besonderes. Aber wenn Gott nun zu allen Menschen eine direkte Verbindung hätte, was wäre denn dann mit mir? Oh, das ist eine schreckliche Vorstellung. Nein. Nein, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Das gilt nicht, das gibt's nicht. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe was ganz anderes gedacht. Ich dachte, hi, Suppenbrei. Und dann habe ich in die Hände geklatscht. Ich habe was anderes gedacht. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich bin der glücklichste Mensch. Oh, schön. Die schönen Blut überall. Die Wände voll von oben bis unten. Und mitten in einer Lache sein Kamelhaarpantoffel. Charlie liebt Kamelhaarpantoffeln. Ich hasse sie. Ich sag, Charlie, zieh die Pantoffeln aus, die stehen dir nicht. Er sagt, ich mag sie gern. Ich lächle, falte die Hände und sag, Charlie, soll ich nicht lieber einfarbige kaufen? Die passen besser zu deinem Hausanzug. Er dreht mir den Rücken zu und latscht in die Stube. Was denn für ein Hausanzug, hast du schon wieder diese vornehmen Anwandlung? Ich bring ihn um, diesen Kerl mit seinen Schweißsocken, den vollgeschissenen Unterhosen und dem nach Pisse stinkenden Unterhemd. Ich massakriere ihn. Wie in den Kriegsberichten, in der Glotze. Fetz ihm die Augen aus dem Schädel. Ich schleiche ihm nach. Wenn er zur Arbeit geht, die Treppe runter und ich hab das Ganze so satt, dass mir fast irgendwie... Ich hau ab. Ich hau ab aus dieser Mistwohnung. Das schnürt mir die Kehle zu. Das ist alles so speckig. Die Laken und die Möbel. Ich wasch mich, aber das Wasser ist fett. Das Fett brodelt aus den Rissen in den Tapeten und das stinkt, als würde eine verweste Katze unterm Esstisch liegen. Und ich gehe die Treppe runter. Und ich gehe am Neger vorbei. An dem Neger vorbei, der im vierten Stock wohnt. Und der stiert auf meinen Arsch. Ich kann das spüren und wackle kräftig mit dem Hintern. Ich wackle so sehr, dass ich fast hinfalle. Und ich streich mein Haar nach hinten und ich drehe mich nach ihm um und ich spür seinen Atem im Nacken und wir gehen runter in den Keller und ich hebe mein Kleid hoch und flüstere, gib's mir, du schwarze Sau. Und er öffnet den Reißverschluss und gibt's mir, oh ja, er macht es weich und hart zugleich. Oh, und raus. Fast ganz raus. Fast. Und ich bettle und flehe ihn an, sein Ding fest hineinzupressen. Der drückt mich so gegen die feuchte Wand und er riecht nach Raubtier. Und ich werde fast ohnmächtig. Und seine ist fast doppelt so groß wie Charlies. Und ich bin verdammt glücklich. Und ich hol tief Luft, so ganz von unten her, vom großen Zeh. Ich liebe ihn. Der ist gut zu mir. Der ist warm und lebendig. In seinen Armen habe ich keine Angst vor der Dunkelheit und vor der Einsamkeit und vor all den Stimmen in meinem Kopf. Und der beißt mir ins Ohr und er flüstert, dass ich beautiful bin. Und er schafft es, dass mein kleines Pfuhschwein ganz nass ist. Und ich nehme ihn in mir auf und es ist überhaupt nicht wie mit Charlie, wenn... Hinterher rauchen wir zusammen eine Zigarette. Und er macht irgendwelche Gesten und ich mache irgendwelche Gesten und dann lachen wir. Und er hält die Hand vor den Mund und dann sagt er Psst. Und ich halte die Hand vor den Mund und sage Psst. Und das Licht geht an. Und wir hören Schritte und pressen uns an die Wand. Und Frau Larsson vom ersten Stock geht an uns vorbei zum Waschraum. Und wir sind ganz leise. Und dann wird er wieder geil. Und wir machen es nochmal. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in den Keller gehen und vögeln. Mindestens einmal täglich. Und ich will, dass der mich schlägt. Aber der will nicht. Ich sage, Beat me. Warum will er mich denn nicht schlagen? Wie Charlie, ich will, dass er mich schlägt. Die Negersau soll mich... Hallo? Verdammt nochmal schlagen. Das gehört zu den Prüfungen Gottes. Wir sind alle nur auf Probe da und Blut reinigt. Blut ist schön, aber ich muss schon sagen, ich will, dass er mich schlägt. Hallo? Aber der will nicht, die Negersau. Das Blut... Entschuldigung. Ist schön. Ich war überrascht. Guten Tag. Ja, spreche ich mit... Schlag überrascht darüber... Schlag mich. Entschuldigung. Ja, hallo. Wir sind alle nur auf Probe da. Wie viel Blut ein Mensch hat, dass ein Mensch... Wir würden so gerne mal so viel Blut. Blut reinigt. Ich dachte, der Mensch besteht aus Wasser. Blut ist schön. Wie das Meer. Wegfahren, weit wegfahren. Schwimmen. Im Meer schwimmen so viel. Finde ich herrlich. Ich habe nie schwimmen gelernt. In meiner Familie mochte man ja keine Schwimmbäder. Ich wurde vom Schwimmunterricht befreit. Der Kommentar von meiner Mutter. Eine Schweinerei, all die Menschen im selben Wasser und die pinkeln da rein trotz Chlor. Die Bazillen überleben. Bazillen sind richtig so zähe Dinger. Und dann ist man plötzlich erwachsen und sieht all die informativen Berichte und da wird einem klar, ja, wie klug doch die eigene Mutter war. Hätte man das damals gewusst, wäre man nicht so undankbar gewesen. Kinder können ganz schön undankbar sein. Dass meine Mutter sich damit abgefunden hat, ich mag gar nicht dran denken. Am besten, man denkt an was anderes. Man nicht dran denken, an, man denkt an was anderes. Ich denk, ich mag gar nicht... Ohne meine Mutter hätte ich garantiert einen Knall, totalen Knall. Ohne meine Mutter, da hatte ich ja den vollen Knall. Hallo. Entschuldigung, ohne meine Mutter. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Meine Eltern waren ganz normale Leute. Ja, schon ewig verheiratet, brüllten die laut rum, gab feste Essenszeiten. Feste Essenszeiten stärken den Rücken. Wir haben immer um 17:45 gegessen. Wenn Mutter in die Hände geklatscht hat und den Gong geschlagen, dann hieß es, alles stehen und liegen lassen, ab zum Esstisch. Und von wegen schlampig aussehen hier, mit dem Stuhl wackeln, sich an der Möse jucken, nix. Angesagt waren saubere Fingernägel, Seitenscheitel, strammer Pferdeschwanz und Gott weiß was. Und dann danken wir Gott fürs Essen und fürs Haus und einander und für Gesundheit und fürs Wetter. Warum sagst denn du das? Wir haben nie fürs Wetter gedankt. Wir haben für Essen und Haus gedankt und einander. Nee. Nicht mal das. Hallo. Hallo? Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Hallo. Wir haben fürs Essen gedankt und fürs Haus. Und dann haben wir gegessen. Mit gesenktem Blick und schweigend. Ja, weil, wie Mutter sagte, stell dir vor, wir werden eines Tages zum Tee bei König und Königin eingeladen. Können wir auch nicht mit den Tassen rumklappern und Glas umwerfen und mit ungekämmtem Haar und gespreizten Beinen da sitzen. Man muss vorbereitet sein, ja. Und dann machte sie das Zeichen des Kreuzes und blickte zur Decke. Da waren feuchte Flecken. Und ich habe meinen Vater angestoßen und geflüstert, Zauber mal, Vater. Und der zauberte und sagte, Hokus pokus, jetzt sind die feuchten Flecken Blumen. Und Mutter mischte sich ein und sagte, Einer, was du nicht alles kannst, aber vergiss nicht, Gerda zu erzählen, dass das keine normalen Blumen sind, sondern Blumen des Paradieses. Und ich flüsterte Vater zu, das Paradies ist langweilig, Zauber, damit es lustiger wird. Und Vater zauberte und sagte, Siehst du die nackten Frauen, die zwischen den Blumen des Paradieses rumspringen? Hoppla, ich glaube, ein Mann ist hinter ihnen her. Und ich habe gelacht und Mutter fing an zu weinen und sie, zeigte auf Vater und ihr Finger zitterte so, als, ja, als stünde er unter Strom. Und sie sagte, sowas will ich in meinem Haus nicht hören. Und dann hat sie mich aus dem Zimmer gezogen und wir knieten nieder und beteten. Und ich habe mich für Vater geschämt, denn nackte Menschen haben in einem ordentlichen Haus nichts zu suchen. Als Kind war ich nie nackt, nie. Ich war immer ein angezogenes Kind. Und mein armer Vater und Mutter und ich sprachen mit Gott. Ich glaube, das war damals, als ich so richtig Verbindung zu Gott bekam. Da geschah ein Wunder. Ich habe das noch keinem erzählt. Und das hat mich davon überzeugt. Gott. Dass es Gott gibt. Hörte mich. Gott existiert. Der passt auf mich auf und sorgt dafür, dass mein Leben richtig verläuft. Und wenn man weiß, Sinn dass hat. Das Leben einen Sinn hat, dann ist alles irgendwie leichter zu ertragen. Auch die Sache mit Vater. Ein Lastwagen hat ihn überfahren und er war seitdem gelähmt. Seine gute Laune wie verflogen. Ja, auch keine unanständigen Witze mehr. Wir hatten Ruhe im Haus, seine freche Zunge schwieg. Sein Blick war leer. Die Nase lief und ich habe hinter ihm mit Klopapier sauber gemacht. Er bekam ein schiefes Kinn und sabberte die ganze Zeit und roch aus dem Mund. Der ernste Gesichtsausdruck stand ihm gut, aber ich mochte es auch gern, wenn er lächelte. Heulsuse. Trampel. Trampel. Immer wieder Heulsuse. Trampel und Heulsuse. Sie gingen auf Wanderschaft. Gut. Gut, dass Vater so ernst geworden war. Dadurch wurden wir alle ernst und die Verbindung zu Gott klarer. Und das freute die Mutter und aus Dankbarkeit hat sie Vater dreimal täglich gedreht und er hat ihn gewaschen, obwohl er stank. Und Heulsuse. Sie ist mit ihm spazieren gegangen, ich hob ihn im Rollstuhl und der saß da und in sich zusammengesunken, sabberte. War ganz schön eklig. Das ist so grausam. Ich hab gehofft, dass uns niemand sieht, den wir kennen. War einfach so. War peinlich. Heulsuse. Das meine ich doch gar nicht. Was rede ich denn da? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Was rede ich denn? Was rede ich denn da? Grausam. Grausam. Grausam. Hallo. Hallo. Die sagen, ich hätte was Grausames getan. Die hätten sich nicht einmischen sollen. Ich habe vergessen, den Fernseher auszustellen. Ich hasse sowas. Ich hasse Schlampereien. Ich stelle sonst immer den Fernseher aus, wenn ich weggehe. Denn sonst steht er nur da, macht Lärm, belästigt die Nachbarn. Diese jungen Leute, die haben mich so durcheinander gebracht. Und dann noch all der Dreck und was sonst noch alles die Wände runterlief. Hätte ich gewusst, dass das so viel Dreck machen würde, da hätte ich nie... Die haben überhaupt nicht gemerkt, dass ich den Kamm mitgenommen habe. Habe ich im BH versteckt. Das haben die überhaupt nicht gemerkt. Haha, das ist Charlies Kamm. Da geht Charlie. Guck mal, wer da geht, Gerda. Hat Mutter gesagt und mich angestoßen. Wer, frage ich und guck blöd. Da geht Charlie, ist er nicht ein hübscher Junge geworden? Ja, sieht nett aus. Und dann wurde sie etwas konfus und fing an, in ihrer Tasche rumzuwühlen, als ob ich nicht schon längst Charlie näher kannte. Meine Güte, war die dumm. Als ob ich nicht schon ewig mit Charlie rumgemacht hätte. Wir gingen meistens auf die Schulklos und dann holte ich Charlie einen runter. Schwarze Hände, Charlies Sperma auf dem Handtuch, das ganze 9. Schuljahr. Charlie mit dem Zapfen, Charlie mit dem dicken Haar und dem festen Schenkel. Charlie lehrte mich 10 Gebote, ich muss mal überlegen. Erstens sollst du nicht reden. Zweitens sollst du nicht mit anderen Menschen zusammen sein. Du sollst nur kurze Sätze sagen. Das ist auch selbstverständlich, wenn ich einkaufe, zum Beispiel. Aber nicht sowas wie, guten Tag, Frau Larsen, wie geht's denn, Frau Larsen? Nee, bloß nicht, das ist total verboten. Vierte Gebot, alles, was Charlie macht, ist schön und richtig. Fünfte, mindestens einmal täglich die Wohnung sauber machen. Sechstens, gut gekühlte Biere. Siebtens, geschlagen werden bedeutet geliebt werden. Das achte, sprich nur, wenn man dich was fragt. Neunte, keine Schlagsahne in der Soße. Keine Schlagsahne in der Soße? Lieber Gott. Dieses Gebot hat mir nie was gesagt. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, lieber Gott. Der und seine scheiß Gebote. Er glaubt offenbar wirklich als Gott, aber wenn es zwischen ihm und Gott zum Kampf kommt, dann leckt mich am Arsch. Dann ist aber Feierabend mit Charlie. Niemand sollte versuchen, mir Gott wegzunehmen. Ich lasse mir vieles bieten, aber wenn man Gott anrührt, dann laufe ich amok, richtig amok, wie all die Typen, die rumrennen und sich gegenseitig abknallen. Dann ist Gerda nicht mehr Gerda, sondern nur noch Krieg. Und von Krieg verstehe ich was. Ich trainiere mit dem Neger unten im Keller. Ich benutze das schwarze Tier, um mein Fuhlschwein zu wecken. Und es ist erst geweckt. Dann gibt's nichts, was ich nicht kann. Da können Gerda alles. Kommt nur all ihr verrotzten Fettklumpen, mit denen meine Wohnung bombardiert wird und die mich in Fett und nochmal Fett einsperren. Denn wenn das Schwein erwacht, schaffe ich problemlos alles Schwimmbäder der Welt, alle Bazillen und Negerlollis und Charlies lächerlichen Gummizapfen und es blutet. Nein, die drehen mir die Arme auf dem Rücken, aber das ist nicht das Schlimmste. Am schlimmsten sind die Kartoffelschalen im Waschbecken. Eine Schweinerei. Ich sehe alt aus. Ich sehe aus wie ein mürrisches altes Weib, wie ein heruntergekommenes altes Weibsstück. Bin so alt, dass ich kein Alter mehr hab. Und das ist alles meine Schuld, weil ich bin immer unzufrieden. Die Unzufriedenen sind ene mene daus raus und wandern gleich weiter in die Hölle. Müssen sie brennen, ewig. Mein Gesicht ist blutverschmiert. Rot. Rot. Mein Brautkleid war rot. Und rot. Wie Rotwein. Reichte bis zu den Knöcheln. Habe ich es in den Koffer gepackt damals. Das ist Blut. Als wir auf Hochzeitsreise. Lag ganz unten. Blut. Ich habe es ab und zu rausgenommen und dann saß ich da mit dem Kleid in der Hand. Blut. Und spürte dabei irgendwie so ein Kribbeln im Bauch. Und ich dankte Gott, weil er mir einen Mann geschenkt hatte und ich nicht einsam durchs Leben gehen musste. Durchs ewige Dunkel. Ich und Charlie. Charlie und ich. Und es war warm da. War ein netter Ort und Charlie konnte so viel trinken, wie er wollte, kostete fast nichts. Und wir haben gequalmt, dass wir kaum noch Luft kriegten. Wir fühlten uns wie, ja, wie Könige. Und wir haben uns total bescheuert aufgeführt, gelacht und geblödelt und rumgegackert wie zwei kleine Kinder. Taten keinem was zu leide, blieben unter uns. Dann, ich glaube, das war am zweiten Tag. Lagen wir im Sand, der war kochend heiß und Charlie hat behauptet, man könne da drauf Spiegeleier braten. Der glaubte wirklich, dass ich drauf reinfallen würde. Und ich bin durchs flache Wasser gewartet und Charlie hat den Körper vom Felsen gemacht und sich dabei verletzt. Aber der war ja so männlich. Auch wenn ich am liebsten gelacht hätte, habe ich mir dann doch Sorgen gemacht. Aber das mochte er gar nicht und da schwamm weit raus in die Brandung und hat nach mir gerufen. Schwimmen hatte ich ja nie gelernt, aber da dachte ich plötzlich, jetzt bist du verheiratet, Gerda, und das ist ein Wunder. Und ein Wunder zieht weitere Wunder nach sich. Und wenn du so gern Wasser magst, dann bring nur einfach rein, lern schwimmen, vergnüg dich, leb das Leben. War ein wolkenloser Tag, Sonne schien, alles wirkte perfekt richtig. Und ich dachte, du lebst, Gerda, du lebst jetzt. Wenn du nicht lebst, dann könntest du ja genauso gut sterben. Und dann sprang ich vom Felsen ins Wasser. Ich sprang, wirklich. Ja, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und Charlie war sauer und schrie, das nur aber reicht. Und nochmal. Vielleicht reicht es wirklich, vielleicht hatte der ja recht. Aber er begriff nicht, dass es der glücklichste Augenblick meines Lebens war. Stattdessen hat er mich zum Hotel geschleppt und gezwungen, im Bett Schwimmbewegungen zu machen wie ein junger Hund. Und ich durfte die Augen nicht schließen, wenn er das unartige Hündchen strafte. Hinterher habe ich mich auf der Toilette übergeben. Ihm hat's leid getan, hat sich auf den Balkon gesetzt, geheult, Flasche Rum leer getrunken und ihr habt mir aufs Bett gelegt und geheult. Alles meine Schuld, alles. Alles, und ich wollte ihn von jetzt an nie mehr unglücklich machen, nur noch glücklich. Heute Morgen war der glücklich, wirklich. Hallo? Nachdem er zur Arbeit gegangen war, hallo? Hab ich in der Küche Wasser für Kaffee aufgesetzt. War hallo? Ganz still im Haus und ich dachte, hallo? Irgendwie wird's schon gehen. Und ich gucke aus dem Fenster und Gott sitzt im Baum. Der war nackt. Wie ein neugeborenes Kind. Und ich hab den herrlich starken Kaffee einfach getrunken. Mit Unmengen von Zucker und Schlagsahne. Und dachte ich, hey, du ähnelst meinem Kind? Ich weiß, wovon ich rede, wirklich. Ich habe ein Kind bekommen, doch ich hatte mal eine Gebärmutter. Nicht immer waren Bazillen in meiner Gebärmutter. Damals war sie gesund und ich habe ein Kind bekommen. Den schönsten Jungen der Welt. Flutschte aus mir raus, hatte das dickste schwarze Haar. Ganz der Vater. Ich habe ihn auf meinen Bauch gelegt, war ein bisschen unsicher. Wirkte so zerbrechlich. Hatte ich Angst, ihn zu erdrücken und Angst, ihn fallen zu lassen. Ich legte ihn zwischen meine Beine und dachte, ja, wie? Willst du den Kleinen da jemals richtig kennenlernen? Alles schien so unüberschaubar. Fing ich an zu schwitzen. Ich bekam solche Angst. Was ist, wenn ich ihn nie richtig kennenlerne? Wenn wir gar nicht füreinander bestimmt sind, was dann? Und ich betete zu Gott, aber da waren zu viele in der Leitung und dann am nächsten Morgen sagten sie, dass er still eingeschlafen sei. Und dann schoben sie ihn in einen kleinen Wagen raus. Still eingeschlafen. Was meinten die damit? Was bedeutet das? Still einschlafen. Heißt das, wir waren nicht füreinander bestimmt? Wollen wir mal, Obsessor, lustig sein, fröhlich sein. Lustig sein, fröhlich sein. Ich bin so frech. Schlag mich. 5 Minuten auf den Arsch, dann bin ich wieder ein vernünftiges Mädchen, das verspreche ich. Ja, was bin ich doch frech. Ich vögle wieder mit ihm, dem Neger. Und ich genieße das. Ich genieße es, an die Wand gepresst zu werden. Und er wirbelt mich rum und flüstert mir die schlimmsten Dinge ins Ohr. Und beautiful, flüstert er. Beautiful, ja. Ja, ich bin hübsch, verdammt hübsch. Die mürrische Zicke ist verschwunden, ganz einfach. Platz da! Die Prinzessin ist unten im Hof gelandet, mit dem Hubschrauber. Und die dreckigen Leute da halten wenigstens einmal die Klappe und stehen mit offenem Mund da und glotzen. Oh Mann, wie die glotzen. Und ich streck aus und wink ihnen zu. Ich winke, bis mir der Arm ganz lahm wird. Und der Neger, dem fehlt ein Schneidezahn, er lächelt und er sagt, dass er Arnold heißt. Und er sagt, dass er mich gern heiraten möchte. Und ich sag, ja, gern, Arnold. Und dann mache ich einen Knicks. Und der Hausmeister grüßt uns. Und ich drück mich an Arnold und flüstere, Schatz, wenn wir heiraten sollen, dann musst du irgendwas mit deinem Schneidezahn machen. Das sieht nicht gut aus mit solcher Lücke. Und der küsst mich und ich freue mich schon darauf, mein rotes Brautkleid rauszusuchen. Rot steht mir, steht auch den Schwarzen. Ich weiß, dass der mich liebt. Denn er hat im Treppenhaus ganz groß I love Gerda geschrieben. Und der genießt mich. Genießt mein Schwein. Ich heb mein Kleid hoch und zeige Gott mein kleines Pfuhlschwein. Ich stell mich ans Fenster, damit er mich besser sehen kann. Frau Larsen, schließt ihr Fenster, passt mir gut. Niemand hat die gebeten, sich einzumischen. Gott hält nichts von Frau Larsen, das weiß ich genau. Gott, mich. Und ich kitzle mein Pfuhlschwein so. Ich füttere das. Und ich will mehr haben. Mehr. Und dann hopsen wir alle und schütteln uns und hopsen und plötzlich explodieren wir. Und alles wird weiß. In der Küche wird es ganz still, alle Geräusche verstummen. Zeit bleibt stehen, alles bleibt stehen. So muss die Ewigkeit sein, genau so muss die Ewigkeit sein. Der Mensch hat das Recht, sich 1 Minute am Tag einsam zu fühlen. Der Mensch sollte sich mindestens eine Minute am Tag einsam fühlen. Zeit läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du sollst nicht Schlagsahne für Soße nehmen. Scheiß Gebot. Ich scheiß auf das Gebot. Ist dir das klar, Charlie? Lass meine Schlagsahne in Ruhe. Ist dir das klar, Säufer? 9, 9. Und dann kommt 10. Ja, nach 9 kommt 10. 10. Gebot sollst du nicht töten. Das Gebot verstehe ich nicht. Was ist, wenn der, den man liebt, leidet? Was denn dann? Hä? Dann muss es doch richtig sein, ihn zu töten. Dann muss man doch helfen. Man kann doch nicht zusehen, wenn ein Mensch, den man liebt und mit dem man über 20 Jahre zusammengelebt hat, leidet. Das kann man doch nicht. Und er sagt, dass er nicht ohne mich leben kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und er sagt, dass ich ihn nicht verlassen darf. Dazu habe ich doch auch gar keine Lust. Es sei denn wegen Arnold. Arnold ist wie... Wie soll ich das erklären? Es gibt zwei Arten von Liebe. Die gut tut und die weh tut. Und ich glaube mittlerweile, dass Gerda die braucht, die gut tut. Das glaube ich. Ich höre, wie Charlie den Schlüssel ins Schloss steckt. Jetzt ist er im Flur und mein Kopf tut mir so weh. Ich habe zu nichts mehr Lust. Ich habe nach Gott gerufen, aber vergebens. Erst habe ich geglaubt, Gott wäre bei Charlie. Charlie geht immer in die Kneipe, wenn er mit dem Kistenschleppen unten im Hafen fährt. Vielleicht hat Charlie Gott in seiner Stammkneipe getroffen. Ich habe in der Bibel gelesen, dass die Geister sich unter den Armen und Unglücklichen bewegen. Bestimmt dumm, so zu denken, aber man weiß nie. Nein. Na, Charlie ist allein. Und er ist dermaßen voll, dass er sich gegen den Türrahmen stützen muss. Die Beine versagen ihm und er sieht ziemlich glücklich aus. Das passt mir prima, das ist ausgezeichnet, dass Charlie heute glücklich ist. Ja. Und ja, hallo. Hallo? Ja, guten Tag. Hallo? Du Stirn. Ach, nein, es geht um Charlie. Kamelhaarpantoffeln. 20 Jahre. Wow. Er kommt immer so kaputt nach Hause. Charlie ist mein Mann. Kamelhaarpantoffeln. Es geht schon wieder los mit dem Fett. Es läuft die Wände runter und kostet mich viel Mühe, gute Laune zu bewahren. Ich versuche, das Fett von den Händen zu wischen, aber das geht nicht ab. Klebt die Gitter. Charlie torkelt in die Stube. Der hat diese albernen Kamelhaarpantoffeln an. Und ich sag, ich glaube schon, dass ich sage, Charlie. Und er rülpst und hat es nicht mal nötig, sich umzudrehen, und ich wiederhole etwas bestimmter. Charlie. Und der dreht sich immer noch nicht um, bleibt einfach sitzen. Und meine gute Laune ist gänzlich dahin. Ich sag, Charlie, ich zieh aus. Und ich weiche einen Schritt zurück, denn der kann ziemlich wütend werden. Man weiß nie, woran man bei Charlie ist. Und ich sag, Charlie, ich hab einen anderen, es ist Schluss mit uns. Und dann... Dann gibt es kein Halten mehr und ich erzähle und erzähle und auch, dass Arnold und ich seit einiger Zeit zusammen sind und heiraten wollen. Und dass ich mich mit Arnold nicht immer nur im Keller treffen will, ob wenn ich ab und zu das Doppelbett benutzen können. Und dann steht Charlie auf, gibt mir eine Ohrfeige und dann gibt er mir noch eine und noch eine. Charlie hat ein Anrecht darauf. Gerda ist ein schlimmes Mädchen, schlimmes Miststück, das sich nur rumtreibt, schlimmes Miststück. Und er packt mich an den Haaren und schlägt mich. Ich stürze und schlage mit dem Kopf gegen den Couchtisch. Aber ja, das macht nichts, hab sowieso Kopfschmerzen. Und der tut's ja nur, weil er mich liebt und ihm das Herz wehtut. Und er weint. Und ich weine und wir halten uns in den Armen und schluchzen. Es ist viel schöner, mit Charlie zu weinen, als mit irgendeiner fremden Stimme am Telefon. Und ich will Luft holen, aber ich kann nicht. Ich bekomme keine Luft. Charlie sitzt auf dem Fußboden und ich versuche, ihn zu trösten und ich streiche ihm übers Haar und er sagt, Gerda, du darfst mich nicht verlassen, ich kann nicht leben ohne dich. Ach, mir wird ganz warm ums Herz. Denn das ist ja das Wunder, von dem ich den ganzen Tag geträumt habe. mich erhört. Entschuldigung, Entschuldigung, lieber Gott, du regelst die Probleme der Menschen. Und wenn ich Charlie töte, dann ist er nicht einsam und allein. Dann kommt er ins Paradies. Zu dir und zu Mutter, Vater und zu seinem Sohn. Charlie vermisst natürlich seinen kleinen Sohn, das ist klar. Und ich hole das Brotmesser und steche es ihm in den Nacken. Und er blickt mich überrascht an und ich lächle und sage, ja, Schatz, du kommst jetzt ins Paradies. Was für ein Glück du doch hast. Und ich steche ihm das Messer in die Brust und das Blut spritzt heraus, hat die schönste Farbe. Rot. Rot. Ich mache viele Löcher in Charlie, damit das schöne Blut aus seinem Körper fließen kann. Und ich laufe ins Schlafzimmer, wo schon mein rotes Brautkleid hängt, frisch geplättet, und ich zieh's an und kämme mein Haar und singe. Die Vögel wollten Hochzeit machen in dem grünen Walde, wie die Rallala, wie die Rallala, wie die. Und ich gehe wieder in die Stube und Charlie kriecht dort auf dem Boden rum. Und ich wink ihm zu und lauf ins Treppenhaus, hinunter in den vierten Stock und klingle an Arnolds Tür. Und Arnold öffnet. Seine blöde Frau taucht auf. Und seine blöden Kinder tauchen auf. Und sein blöder Hund taucht auf. Wir gucken alle gleichermaßen blöd aus der Wäsche. Und dieser Neger, der knallt mir die Tür vor der Nase zu. Glaubt der Penner wirklich, dass ich das einfach so hinnehme? Ob der das wirklich glaubt, der soll verdammt nochmal sein elendes Wort halten. Er soll mein Schwein wecken und seinen langen schwarzen Schwanz in mich hineinstecken. So leicht kommt der mir nicht davon. Und ich klingle nochmal und trete gegen die Tür und Frau Larsen schreit, was ist denn da los? Hoffentlich ist bald Ruhe. Und ich schreie, fick dich selbst, du alte Vettel. Hallo? Alles meine Schuld. Und ich bück mich und schimpfe und fluche durch den Briefschlitz des Negers und donnere gegen die verflixte Tür und er öffnet die Tür und meine Schuld. Hallo. Brüllt irgendwas in seiner merkwürdigen Sprache und warten Sie doch mal. Schmeißt mich fast die Treppe runter. Es ist dringend. Und er schlägt mich. Warum schlagen mich alle? Das Arschloch schlägt mich. Hallo, bitte nicht auflegen. Warum Hallo. Schlagen mich Hallo. Alle? Es ist ganz dringend. Es ist warum wichtig. Sagt mir keiner, was ich falsch ich gemacht sagen. Habe? Ich gehe zurück in die Wohnung. Charlie hat sich in den Flur gelegt. Ich sag, hallo Charlie. Sieht so aus, als will er was sagen. Und erst jetzt begreife ich das Wunder. Das war eine Prüfung. Gott stellt die Menschen auf entscheidende Proben. Man darf sich nie sicher sein. Und ich sag, Charlie, ich bin zurückgekommen. Und das Schwein erwacht und alles in mir erwacht zum Leben. Es fehlt nur noch, dass Charlie aufwacht. Und ich setze mich hin und warte. Wer nur den lieben Gott... Warte, dass Charlie aufwacht. Und hoffet auf ihn alle. Ich habe Zeit. Den da wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand... Ich bin das Kind, das... auf der Treppe sitzt und die Sonne scheint und wärmt meine nackten Beine und ich spiele mit einem Zweig in einer Wasserpfütze, zeichne Kreise. Die Wolken jagen am Himmel dahin, als müssten sie den Zug schaffen und alles riecht nach Herbst. Ich habe mein gutes Kleid an und hübsche rote Schleifen im frisch gewaschenen Haar und ich bin so glücklich, weil Mutter hat Sahnetörtchen gekauft, Vater raucht Pfeife und der Himmel ist so schön. Ich sitze auf der Treppe und kann den Vogel im Baum sehen. Und ich wink ihm zu und der Baum winkt zurück und schüttelt seine Blätter ab. Sie fallen sanft, ganz sanft in meinen Schoß. Und das Schwein ist noch gar nicht geboren. Und Vater kann springen und hopsen und hinter mir herlaufen. Und ich werfe alle Blätter in die Luft. Und der Vogel fliegt hoch. Hoch. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ich muss unbedingt durchkommen. Eine unglaubliche Schweinerei. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Hallo? Kann ich bitte mit Gott sprechen? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo, ja. Aber es ist wichtig. Hallo? Nein, es geht um Charlie. Hallo? Was sagen Sie? Das sagen alle. Ja, aber ich bin nicht alle. Hallo? Entschuldigen Sie. Nein. Verstehen Sie, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe gesagt, mit der Sekretärin kann ich nichts anfangen. Es geht hier um eine ganz persönliche Angelegenheit. Ich weiß schon, wenn ich das sehe. Also ich... Ja. Das ist merkwürdig. Ja, aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Hallo. Ich kann das nicht sein. Sie dürfen nicht auflegen. Sie können doch nicht einfach auflegen. Warten Sie doch mal. Bitte. Dringend nicht auflegen. Bitte, bitte, bitte. Sie können doch nicht einfach auflegen. Hallo? Hallo? Er hat mir einfach zu antworten. Das lasse ich mir nicht bieten. Was bildet der sich ein? Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo Gott, ein Monolog von Elo Sjögren, aus dem Dänischen von Gerd Weinreich. Mit Ulrike Krumbiegel. Ton Peter Awa und Iris König. Regieassistenz Renate Maria Breitkopf. Dramaturgie und Regie Gabriele Bigott. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003.